Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich versuche jetzt noch ein bisschen was mit dem Mikro, dass ich auch die ganze Zeit da reinspreche. Bevor ich mit meinen eigentlichen Ausführungen beginne, möchte ich gleich ein naheliegendes Missverständnis ausräumen, beziehungsweise erstmal was zu dem zeitlichen Rahmen sagen, in dem sich mein Vortrag bewegt. Da ich eben die Frage gehört habe, ich werde mich mit der Kritik am Antisemitismus in den 20er und 30er Jahren beschäftigen und nicht darüber hinaus. Also ich werde nicht bis in die Gegenwart gehen. Und das naheliegende Missverständnis, was ich gleich am Anfang ausräumen möchte, ist, dass man durch den Titel leicht glauben könnte, ich wollte ganz grundsätzlich so eine Position vertreten, dass die anarchistische oder rätekommunistische Linke, was Antisemitismus anginge, generell besser gewesen wäre, progressiver, kritischer, emanzipatorischer als der Rest der Linken. Das wäre zwar eine wünschenswerte These, aber die könnte ich noch lange nicht untermauern. Also es ginge da durchaus Leute, zum Beispiel auch innerhalb der KPD in den 20er Jahren zu nennen, um mal einen Namen zu erwähnen, Clara Zetkin, die durchaus Antisemitismus innerhalb der Partei kritisiert hat und die auch eine glaubwürdige Kritik daran formuliert hat. Dann wären außerdem Leute zu nennen, die sozusagen sich nach rechts von der KPD abgespalten haben, so sogenannte KPD-Opposition, die ich teilweise, was die Aufmerksamkeit für Antisemitismus angeht, überzeugender finde. Oder um es von einer anderen Seite her aufzurollen, wenn man sich die Geschichte des Anarchismus anguckt, dann findet man auch dort erschreckende Aussagen, auf die ich noch kommen werde. Also das als kleine Einschränkung oder Erklärung des Titels. Achso, und da ich aus Hamburg komme, möchte ich auch noch sagen, zu dem, was man so linkskommunistisch oder rätekommunistisch nennt, gab es insbesondere in Hamburg einen ziemlich gruseligen Flügel der Nationalbolschewisten, zumindest Anfang der 20er Jahre, um Heinrich Laufenberg und Fritz Wolfheim, die innerhalb der KPD gegen Paul Levy gehetzt haben und auf eine so hetzerische, antisemitische Weise, dass sie dann aus der KPD austreten mussten und selbst aus der kommunistischen Arbeit geflohen sind. Ich will auch erklären, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wenn ich jetzt so im Publikum umgucke, also ich war hier 2005, 2004 das letzte Mal zu Gast und habe über Antisemitismus in der KPD Vorträge gehalten. Und auch schon damals hat mich natürlich die Frage beschäftigt, gab es daran eigentlich wenig Kritik innerhalb der Partei? Warum ist das niemandem aufgefallen? Der andere Grund ist, dass meine Ausführungen zu einem etwas größeren Forschungsprojekt gehören. Ein paar Leute haben sich zusammengetan und haben geguckt, ob es nicht vor 1945 Versuche gegeben hat, Judenfeindschaft, Antisemitismus konzeptionell zu erfassen, zu beschreiben, zu begreifen. Das ist in gewisser Weise eine Reaktion darauf, dass es so in der Antisemitismusforschung die Haltung gibt. Im Grunde genommen haben wir diese Forschung erst nach 1945 begonnen oder am Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Essay von Jean-Paul Sartre beispielsweise oder der Dialektik der Aufklärung. Und an diesen Texten von Sartre oder Horkheimer von der Bornes Dialektik der Aufklärung ist natürlich das Wertvolle, dass sie die Ersten sind, die sagen, das Problem Antisemitismus lässt sich allein dadurch begreifen, dass man sich die Antisemitinnen und Antisemiten genauer anguckt. Hinter dieser Erkenntnis will ich auch nicht zurück. Trotzdem gibt es ja vielleicht auch schon oder gab es ja auch schon vorher Personen, die genau in diese Richtung gedacht, möglicherweise haben auch die Überlegungen von Sartre und von Horkheimer und Adorno vorgestellt. Und in diesem Kontext sind so ein bisschen die Überlegungen entstanden, die ich heute Abend vorbringe. In dem Ankündigungstext steht etwas großspurig, dass ich heute Abend ich habe den selber geschrieben, deswegen kann ich mich auch selber hier kritisieren, steht etwas großspurig, dass es um die Motivation geht, Antisemitismus innerhalb der Linken zu kritisieren. Ich werde dazu auch ein paar Überlegungen vorstellen, allerdings kann ich noch nicht sagen, dass ich dazu eine abschließende Antwort geben kann. Das steht hier unten aus für erste Überlegungen. Ich hoffe, ich kann trotzdem ein paar Abschlüsse. Ja, ich fange gleich mal so an, wie ich vor 7 Jahren auch angefangen habe. Also ich habe mich in den vergangenen Jahren vor allen Dingen mit antisemitischen Aussagen aus den Reihen der KPD während der Weimarer Republik beschäftigt. Und die bekannteste jugendfeindliche Äußerung, also das lange bis bekannteste jugendfeindliche Äußerung, machte 1923 Ruth Fischer. Ruth Fischer war zu der Zeit Mitglied der Parteizentrale, relativ junges Mitglied, also späteren Zentralkomitees, und sie stammte aus einer jüdischen Familie. In den Jahren 1923 wollte die Deutsche Kommunistische Partei die Revolution in Deutschland wahren und agitierte zu diesem Zweck auch weit über die sonstige Klientel hinaus und fischte so unter nationalistischen, völkischen Kreisen, genauso wie in ihrer Stammklientel. Und auf einer Veranstaltung, zu der die KPD laut einem Flugblatt besonders die völkischen Gegner eingeladen hatte, reagierte Ruth Fischer auf Zwischenruf aus dem Publikum mit folgender Argumentation. Sie rufen auf gegen das Judenkapital, meine Herren. Wer gegen das Judenkapital aufruft, meine Herren, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. Sie sind gegen das Judenkapital und wollen die Börsenjobber niederkämpfen. Recht so, trete die Judenkapitalisten nieder, hängt sie an die Laterne, zertrampelt sie. Aber, meine Herren, wie stehen Sie zu den Großkapitalisten, dem Stinnes? Anders als andere Aussagen, mit denen ich mich in den letzten Jahren herumgeschlagen habe, fand sich diese Rede nicht in den offiziellen Akten der KPD und auch nicht im Zentralorgan der Tageszeitung Die Rote Fahne, sondern diese Rede wurde von Franz Fenfert protokolliert und in seiner Zeitschrift Die Aktion in Auszügen veröffentlicht. Franz Fenfert schrieb, das Publikum habe aus patriotisch geilen Korpsstudenten und antisemitischen Weißgeisten bestanden und habe Fischer mit Komplimenten bedankt. Er selbst bezeichnete ihre Rede als ein, Zitat, verbrecherisches Aufpeitschen und Rechtfertigen, blödes Herrn. Wer war dieser Fenfert? Franz Fenfert hatte 1911 begonnen, die Zeitschrift Die Aktion herauszugeben, also hatte sie gegründet, und ist heute als Förderer neuer Literatur des 20. Jahrhunderts bekannt. Gottfried Benn, Else Lasker-Schüler, Heinrich Mann gehörten zu den Autorinnen und Autoren der Aktion. Maler wie Irion Schiele gestaltet die Titelseite. Die Aktion konnte zu keinem Zeitpunkt Honorare zahlen. Gleichwohl hatte Fenfert keine Mühe, Beiträge zu erhalten. Es galt als Auszeichnung, in der Aktion gedruckt zu werden. Die Aktion ist irgendwann in den letzten, ich weiß es nicht genau wann, in den letzten 30 Jahren wieder veröffentlicht worden, erscheint im Nautilus Verlag. Hat immer noch das gleiche Aussehen wie damals. DIN A4-Format, gelbliches Cover, oft mit Zeichnungen, rote Titelschrift. Die Aktion war mehr als eine Zeitschrift für neue Literatur. Franz Fenfert verstand sie von Anfang an zugleich als ein politisches Organ. Und wenn man über die Aktion liest, dann klingt es mitunter so, als habe sie als Literaturzeitschrift begonnen und habe sich erst nach dem Ersten Weltkrieg politisch radikalisiert. Das stimmt aber nicht. In gleich einer der ersten Ausgaben schrieb Franz Fenfert, Zitat, die Aktion tritt, ohne sich auf den Boden einer bestimmten politischen Partei zu stellen, für die Idee der großen deutschen Linken ein. Bei vollkommener Unabhängigkeit von zu rechts und links ist die Aktion eine Tribüne, von der aus jede Persönlichkeit, die Sagenswertes zu sagen hat, ungehindert spricht. Die Aktion hat den Ehrgeiz, ein Organ des ehrlichen Radikalismus. Also man merkt, es ist nicht parteipolitisch gebunden, aber es versteht sich durchaus irgendwo auf der Seite Linken. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges musste Franz Fenfert auf politische Beiträge verzichten, um der Zensur zu ergehen. Am 5. August 1914 teilte Fenfert mit, Freunde der Aktion, Leser, Mitarbeiter, die Aktion wird in den nächsten Wochen nur Literatur und Kunst enthalten. Soweit es von meiner Kraft abhängt, von meinem Wollen, wird unsere Zeitschrift ohne Unterbrechung weiter. Erging den 5. August 1914 in Franz. Und in dieser Zeit hat Franz Fenfert eine Splittergruppe namens Antinationale Sozialistische Partei Deutschland ins Leben gerufen, die allerdings, soweit ich weiß, nicht weit in Erscheinung getreten ist öffentlich, sondern erst 1918, als ihr Gründungsmanifest, das außer Fenfert noch 7 Intellektuelle unterschrieben hatte, in der Aktion veröffentlicht. Den antinationalen Standpunkt zu betonen, war nicht erst eine Reaktion darauf, dass die SPD während des Ersten Weltkriegs die Kriegskredite willigt. Schon 1912 hatte Fenfert in der Aktion geschrieben, wir haben die Ehre, der Vaterlandslosigkeit zu wahren. Alles Anbetungswürdige sei nur groß, edel, gewaltig und anbetungswürdig, wenn es vaterlandslos ist. Was sich da als nationales Empfinden aufspielt, ist, selbst wenn es sich hinter der Phrase Völkerbefreien versteckt, selbst wenn es ein Eventualempfinden darstellt, vorzeitgemäß, rückschrittlich, schädlich. Und ein Jahr später schrieb Fenfert unter der Überschrift Die nationale Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie ist stolz auf ihren Internationalismus. In Wahrheit handelt es sich nicht darum, international zu sein, sondern antinational. In Wahrheit ist der Internationalismus Humbug, Schwindel, Phrase. Und es sind nur feige Ausflüchte, wenn man zwischen Nationalismus und Chauvinismus einen Unterschied feststellen möchte. Hier gibt es keinen Unterschied. Es ist eine Frage der Vernunft. Es ist lediglich eine Angelegenheit des Zufalls, wann die Krankheit Nationalismus chauvinistische Fieberzustände wird. 1918-19 war Franz Fenfert auf dem Gründungsparteitag der KPD, verließ die Partei aber 1920 und wechselte zur linkskommunistischen Kommunistischen Arbeiterei. Die KAPD war anfangs mehr als eine Splittergruppe. In Berlin blieben Anfang der 20er Jahre von den ursprünglich etwa 10.000 Mitgliedern nur einige Dutzend in der KPD und der Rest ging zur KAP. Es fällt aus heutiger Perspektive schwer, die KAPD politisch genauer zu bestimmen. Sie war eher ein Sammelbecken für verschiedene rätekommunistische, anarcho-syndikalistische, aber auch national-bolschewistische Strömungen, die mit der politischen Ausrichtung der KPD umzuführen. Dafür gab es verschiedene Gründe. Für einige mag das entscheidende Motiv gewesen sein, dass die KPD sich in den Reichstagswahlen in der Weimarer Republik beteiligt hatte. Andere störten sich bereits in dieser frühen Phase an der Ausrichtung auf Moskau. Und zum Beispiel der Hamburger Flügel der KPD, den ich eingangs erwähnt habe, und Heinrich Laufenberg und Fritz Wollheim, kritisierte nicht nur die Politik des KPD-Vorsitzenden Paul Levy, sondern vertrat eine nationalbolschewistische Position und bezeichnete Levy als den Judas der deutschen Revolution, als Agenten des internationalen jüdischen Finanzkapitals, der als solcher notwendig national subversive Politik treibt. Franz Fenfert hat die KPD nach kurzer Zeit wieder verlassen und wurde Sprecher der Allgemeinen Arbeiterunion. Er blieb Rätekommunist und lehnte weiterhin jede Beteiligung an Wahlen ab. Hierin lag auch eine entscheidende Differenz zu Rosa Luxemburg, die Fenfert ansonsten sehr schätzte. Luxemburg hatte bereits vor Fenfert den Nationalismus der Sozialdemokratie und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen energisch kritisiert. Für sie war das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, auf das sich die Zweite Internationale bereits 1893 verständigt hatte, nichts als bürgerliche Phraseologie und Humbug. An diesem Zitat merkt man vielleicht, dass Fenfert das zitiert hat, wenn auch nicht als Zitat. Als aus dieser rätekommunistischen Perspektive, die er vertrat, beobachtete und kritisierte Fenfert die KPD bis 1932, bis zur letzten Ausgabe der Aktion Maria. Für ihren Zentralismus, also für den Bolschewismus, dann später für den Stalinismus und damit einhergehend für ihren Nationalismus und auch den Antisemitismus. In der Endphase der Weimarer Republik 1932 kritisierte Fenfert die SPD nur noch im Rückblick. Allerdings zog er, was den Nationalismus anging, eine Linie von der SPD zur KPD. Fenfert ging nicht davon aus, dass der Nationalismus in der Partei erzeugt wurde, sondern er ging davon aus, dass der Nationalismus bereits im Proletariat vorhanden war. Nachdem er Überschriften aus der Roten Fahne wie »Für die nationale Befreiung des deutschen Volkes« oder »Nieder mit Versailles, 13 Jahre Versklavung des werktätigen deutschen Volkes« zitiert hatte, kommentierte er, »Und das nennt sich internationale revolutionäre Partei, und das soll dem Nationalismus im Proletariat entgegenwirken«. Bereits 1923 hatte er das anhand von Ruth Fischer gezeigt. Als er ihre antisemitische Argumentation zitierte, richtete sich seine Kritik vor allem gegen den Nationalismus. Der Beitrag, in dem er Ruth Fischer zitiert hatte, war betitelt »Die schwarz-weiß-rote Pest im ehemaligen Spartakus«. Es war erst der sozialdemokratische Vorwärts, der kurze Zeit später Fenferts Bericht zitierte und durch die Überschrift »Hängt die Judenkapitalisten, Ruth Fischer als Antisemitin« die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt lenkt. Für Fenfert war der Antisemitismus eher ein weiteres Indiz, dass die KPD zu einer bürgerlichen Partei wurde, sich den herrschenden Gegebenheiten anpasste, also kurz gesagt nach rechts rückte. Mit einer besonderen Erscheinungsform eines linken Antisemitismus oder eines Antisemitismus von links setzte er sich in dieser Zeit noch nicht unter. Zur Motivation will ich sagen, dass er dazu in der Lage war, weil er gegenüber der KPD ohnehin schon auf Distanz gegangen war. Also für ihn war nicht erst der Stalinismus das Problem, sondern bereits die Parteidiktatur unter Lenin und Trotzki. Hierin lag eine der entscheidenden Differenzen zu Trotzki, mit dem Fenfert später einiges verband. Fenfert war, anders als die Person, um die es in meinem Vortrag noch gehen wird, kein Jude, er stammte nicht aus einer jüdischen Familie. Doch er fühlte sich anscheinend mit dem Schicksal der Jüdinnen und Juden verbunden, und das hatte auch einen persönlichen Grund. Seine Frau Alexandra Ramm kam aus einer jüdischen Familie und war 1901 von den Pogromen nach Deutschland geflohen. Und jetzt werde ich ein paar Worte zu Alexandra Ramm Fenfert sagen. Sie arbeitete in Deutschland überwiegend als Übersetzerin und bot sich 1929 Leo Trotzki in einem Brief als offizielle Übersetzerin ins Deutsche an. Also bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Fenferts überhaupt keinen Kontakt zu Trotzki, weil sie noch nicht bekannt hatten, allerdings Texte von Trotzki in der Aktion auf Deutsch veröffentlicht. Und das, was aufgrund der historischen Umstände sich ergab, war, dass die beiden Leo Trotzki auch nie begegnen sollten, obwohl beide, also das Ehepaar Fenfert, wie auch Leo Trotzki, nach Mexiko gingen während des Zweiten. Sie druckten zwar Texte von Trotzki, sie druckten auch Texte von Lenin und gleichzeitig lehnten sie deren Positionen ab. Aber 1929 änderte sich das. Trotzki wurde verbannt aus der Sowjetunion und Alexander Ramm Fenfert schrieb Trotzki einen Brief und sagte, wir würden gerne ihre Texte ins Deutsche veröffentlichen und ich würde es gerne machen, und zwar ganz offiziell. Und dann ließ sie Trotzki noch wissen und überhaupt, wir verfolgen ihr Schicksal. Noch im gleichen Jahr, 1929, erschien Ram Fenfers Übersetzung von Trotzkis Memoiren Mein Leben, von denen Walter Benjamin, der sich 1927 dagegen entschieden hatte, der KPD beizutreten, schrieb, er habe seit Jahren nichts mehr mit einer solchen atemberaubenden Intensität angehalten. In dieser Autobiografie, Mein Leben, fanden sich nur ganz wenige Aussagen über den Antisemitismus und die folgende Andeutung, die sich überdies in der Mitte der fast 1000 Seiten starken Autobiografie findet, muss dem deutschen Publikum unverständlich. Trotzki sagte nämlich, die Frage meines Judentums bekam erst mit Beginn der politischen Hetze gegen mich Bedeutung. Der Antisemitismus erhob das Haupt gleichzeitig mit dem Antitrotzkismus. Also aus heutiger Sicht ist es etwas klarer, was damit gemeint ist, aber zu der Zeit würde ich sagen, es werden nur wenige Leserinnen und Leser in Deutschland standen. Der Historiker Arno Lustiger hat gezeigt, dass Trotzki sich in den 20er Jahren in einem Dilemma befand, denn er wollte weder andere an seine jüdische Herkunft erinnern, noch selbst daran erinnert werden. In einem Brief an Bukharin beschrieb Trotzki 1926 über Teilredner in den Fabriken gegen die Opposition als Jiddenhetzen und wagte es nicht, dies der Sekretärin zu diktieren, sondern schrieb mit der Hand, da ihm das Thema zu brisant war. Trotzki verfügte über ein Protokoll einer Kandidatenversammlung der Kommunistischen Partei in Sofronde in Sibirien vom September 1927, wo ein Parteiredner erklärt hatte, Trotzki hat schon vor längerer Zeit begonnen, eine spalterische Politik zu betreiben. Trotzki kann kein Kommunist sein. Seine Nationalität beweist, dass er die Spekulation braucht. Sinofjew hat seinerzeit, wenn ich mich recht erinnere, Trotzki auf dem Plenum zurechtgewiesen, aber man sieht, wie Sinofjew und Trotzki wieder unter einer Decke. Also Sinofjew, Opposition zu Stalin zu dem Zeitpunkt dann auch, Trotzki sowieso, beide stammten aus jüdischen Familien, also worauf dieser Parteigegner spielte. Es gab noch wenige andere Stellen in dieser Biografie von Trotzki, der Autobiografie. Er schildert zum Beispiel die Situation, dass Lenin aufforderte, das Kriegskommissariat zu übernehmen und er zunächst abgelehnt hatte. Und dann schildert er einen Wortwechsel, von dem er sagt, er war halb scherzhaft. Und dieser Wortwechsel macht auch genau das Dilemma deutlich, in dem Trotzki steckte. Trotzki wollte nämlich nicht, dass die Gegenseite, die Weißen Garden, den Antisemitismus als Propagandawaffe gegen die Bolschewiki nutzen konnten. Und darauf entgegnete Lenin, so Trotzki, fast entrüstet, wir haben eine große internationale Revolution. Welche Bedeutung können ja solche Lappalien haben? Trotzki sagt dann, die Revolution ist gewiss groß, aber es sind noch Dummköpfe genug übrig geblieben. Und dann sagt Lenin, ja, wollen wir uns den Dummköpfen anpassen. Ende vom Lied, Trotzki stimmte zu und übernahm die Führung der Roten. Judenfeindschaft innerhalb der kommunistischen Linken spielte in dem Briefwechsel zwischen Trotzki und den Fenferts eine wiederkehrende Rolle. Am 21. Juli 1930 berichtete Alexander von Fenfert Trotzki in einem Brief die folgende Begebenheit. Gestern war ein Arzt bei uns, ein Kommunist, ein Deutscher, der schon 2,5 Jahre in Moskau arbeitet und dorthin zurückfährt. Nachdem er uns 2 Stunden vom Paradies in der Sowjetunion erzählt hatte, habe ich ihn gefragt, sind Ihnen nie irgendwelche Konflikte begegnet? Gibt es in Ihrem Institut keinerlei Reibereien? Ja, sagt er, das kommt schon vor, ich bin kein Antisemit, aber beispielsweise haben bei uns im Institut die Juden die ganze Macht und verhalten sich allen gegenüber außerordentlich intolerant. Sie sind 95% und machen, was sie wollen. Auf meine Frage hin, wie er sich das erklärte, antwortete er mir, das ist eben ihre Ellbogen. Dafür, dass der Zar sie ausgegrenzt hat, wissen sie jetzt andere. 1933 schrieb sie Trotzki aus dem tschechischen Exil in Karlsbad. Auf einer Versammlung der Linken Front gab es einen Vortrag über die Rassenfrage. Der Vortrag war recht gut. Dann kamen Fragen. Kann man Rasse züchten? Diese Frage bewegte vor allem 2 Kommunisten, Arbeiter. Der nordische Mensch ist groß, wimsch, energisch, herrisch und so weiter. So viel Wirrwarr und Idiotie. Fenfers flohen dann aus Karlsbad über mehrere Stationen über Frankreich nach Mexiko. Als Franz Fenfert 1954 in Mexiko starb, hat er bei seinem Anwalt ein Testament hinterlegt, wonach von unserem kläglichen Nachlass durch den Nachlassordner ein Teil dem Fonds für den Häuserbau in Israel zugewiesen soll. Über die Position von Alexander Ram Fenfert zum Zionismus habe ich in diesen Jahren des Exils nichts mehr gefunden, aber 1927 hatte sie in der Frankfurter Zeitung einen Reisebericht über das britische Mandatsgebiet Palästina veröffentlicht, in dem sie 2 Monate gewesen war. Sie vertrat eine antizionistische Position, die sich aber vom Antizionismus der kommunistischen Parteien zu dieser Zeit unterschied. Anders als die KPD bezog sie sich nicht positiv auf die arabische Bevölkerung, sondern kritisierte vielmehr, dass Palästina nicht den Anspruch erfüllte, ein jüdisch-nationales Projekt zu sein. Sie verwies zum Beispiel darauf, dass Jüdinnen und Juden, die Jiddisch sprachen und kein Hebräisch beherrschten, in Eres Israel zum Fremden gemacht. Anders als die parteikommunistische Position, die in den Kategorien der nationalen Befreiung dachte und sich ausschließlich auf die arabische Seite als revolutionäres Element bezog, sprach Ram Fenfert für die jüdische Bevölkerung, Zitat, es geht in Palästina nicht um die Lösung der jüdischen Frage, sondern um die Existenz von tausenden jungen Menschen. anders als es jetzt vielleicht dieser Text erwarten lassen könnte, aber dafür gibt es ja dann sehr verschiedene Gründe, ist, dass Alexander Lang Femfert nach dem Tod von Franz Femfert nicht nach Israel ging, sondern aus Mexiko nach Deutschland. Und jetzt werde ich auf die zweite Person eingehen, die ich auch schon erwähnt habe, nämlich Trotzki, den zweiten Person, sondern auch zweite positionelle Kritik, die trotzkistische Kritik am Antisemitismus innerhalb der Linken. Und das ist sozusagen auch die Vorbereitung zu dem, was ich dann über Alexander Bergmann und Emma Goldman sagen werde, weil ich zu einem Teil finde, dass Trotzki Elemente dessen, was Alexander Bergmann und Emma Goldman geschrieben haben, dass das bei Trotzki wieder auftaucht. Und gleichzeitig gibt es, wie ich ja schon deutlich gemacht habe, eine Verbindung zwischen Franz Femfert, Alexander Lang Femfert und Trotzki. In Trotzkis Text Thermidor und Antisemitismus von 1937 finden sich weitere Motive dessen, was er von den Femferts erfahren hatte. Und in gewisser Weise finden sich in diesem Text auch Beobachtungen und Motive, über Motive und Gründe, die Emma Goldman und Alexander Bergmann bereits Anfang der 20er Jahre festgehalten. Mit Thermidor und Antisemitismus reagierte Leo Trotzki 1937 auf die Moskauer Schauprozesse, deren Hauptangeklagter in Abwesenheit er selbst. Vielleicht war es wieder Ausdruck des geschilderten Dilemmas, in dem Trotzki steckte, dass er Thermidor und Antisemitismus nicht selbst veröffentlichte, sondern der Text erst 1941 nach Trotzkis Ermordung erschien. Die Schauprozesse setzten 1936 ein und dauerten bis 1938. In ihrem Verlauf wurde fast die ganze alte Garde Bolschewiki wegen angeblicher Verschwörungspläne gegen Stalin verurteilt und hingerichtet. Insgesamt wurden in diesen Jahren 2 Millionen Menschen verhaftet, 700.000 hingerichtet. Die Schauprozesse markierten für viele Kommunistinnen und Kommunisten das Ende der Revolution. Aber Leo Trotzki war einer der wenigen, die Bedeutung des Antisemitismus in den stalinistischen Verfolgungen ansprach. In Thermidor und Antisemitismus schrieb Trotzki: Während des letzten Moskauer Prozesses habe ich in einer meiner Erklärungen gesagt, dass Stalin im Kampf gegen die Opposition die antisemitischen Stimmungen im Land ausgenutzt hat. Zu diesem Punkt habe ich eine Reihe von Briefen und Anfragen erhalten, die im Allgemeinen, es gibt keinen Grund, die Wahrheit zu verschweigen, sehr naiv waren. Wie kann jemand diese Weltunion wegen Antisemitismus anklagen? Wenn die UdSSR ein antisemitisches Land ist, bleibt dann noch übrig. Das war der vorherrschende Ton in diesen Briefen. Diese Leute protestierten und sind verwirrt, weil sie es gewöhnt sind, den faschistischen Antisemitismus der Emanzipation der Juden gegenüberzustellen, die durch die Oktoberrevolution erreicht wurde. Arthur Köstler, Mitglied der KPD seit 1931, verstand sich, als er seinen Roman Sonnenfinsternis über die Moskauer Schauprozesse zu schreiben anfing, als Kommunist. Mit diesem Roman Sonnenfinsternis versuchte Köstler zu ergründen, warum die Angeklagten sich in den Schauprozessen der absurden Verbrechen bezichtigt hatten, auch wenn sie nicht gefoltert wurden. Das war zumindest die Überlegung, die in diesem Roman durchgespielt. Antisemitismus spielte in diesem Roman keine Rolle. In einem später verfassten Nachwort allerdings schrieb Köstler über seine Hauptfigur Nikolaus Salmanowitsch Ubaschow, der inhaftiert und schließlich hingerichtet wird. Übrigens machte der zweite Vorname, Salmanowitsch, Salomonson, meinen Helden zum Juden. Aber weder fiel mir das auf, noch hat mich je ein Leser darauf aufmerksam. Der Schriftsteller Leon Feuchtwanger, der die faschistischen Tendenzen in der Weimarer Republik früh erkannte und in Romanen wie Erfolg thematisierte, besuchte 1937 die Sowjetunion und rechtfertigte in Moskau 1937 einen Reisebericht für meine Freunde diese Prozesse. Obwohl er Stalins Verfolgung gut hieß und Antisemitismus in der UdSSR nicht thematisierte, fand sich in seinem Reisebericht ein Gespräch, das er als ausländischer Journalist mit Stalin geführt hat. Stalin, schrieb er, erregte sich, als wir von den Trotzkistenprozessen sprachen. Schließlich sprach er von Karl Radek, dem Schriftsteller, dem populärsten unter den Männern des zweiten Trotzkistenprozesses, mit Bitterkeit und bewegt. Erzählt von seiner freundschaftlichen Beziehung zu diesem Mann. Ihr Juden, meinte er, eine ewig wahre Legende geschaffen, die von Judas. Und es war seltsam, den sonst so nüchternen, logischen Mann diese simpel pathetischen Worte sprechen. Weiter wird diese Stelle von Feuchtwanger nicht kommentiert. Karl Radek verschwand 1937, 1938 im Arbeitslager. Franz Femfert hat sich zu dieser Zeit an mehrere antifaschistische Intellektuelle gewandt. Sie sollten in einem offenen Brief gegen Stalin protestieren. Heinrich Mann, der Bruder von Thomas Mann, protestierte jedoch nicht, sondern reagierte im Gegenteil mit einer öffentlichen Verteidigung der Schauprozesse. Er schrieb 1936 in der Karlsbader Zeitung Volkswille: Wenn aber zum Schaden der Revolution Verschwörer aufhatten, mussten sie zum Nutzen der Revolution schnell und gründlich verschwinden. Ich bin mehrmals aufgefordert worden zu protestieren. Ich kann nur Bedauern äußern und vermuten, dass dasselbe Bedauern niemanden, gerade in Moskau, ferngelegen. Weder denen, die das Urteil herbeiführten, noch den Gerichteten, die es reumütig hinnahmen. Warum sollte ihre Reue gespielt und unter falschen Versprechungen auferlegt worden? Also das ist so ein bisschen das, ich habe das deswegen so ausführlich gemacht, um ein bisschen das Klima deutlich zu machen, dem sich Trotzki hätte zu Wort melden müssen mit diesem Text Hermeneutik und Antisemitismus. In seiner Analyse der Judenfeindschaft ging Trotzki von einer ähnlichen Voraussetzung aus wie Franz Fempert, als dieser den Nationalismus kritisierte. Weder den Nationalismus noch den Antisemitismus mussten die führenden Köpfe der kommunistischen Parteien erfinden. Er war, so Trotzki, bereits vorhanden und es brauchte unter bestimmten historischen Rahmenbedingungen nur ein paar Anspielungen, um ihn zu fördern. Zunächst verwies Trotzki darauf, dass die in der russischen Bevölkerung verbreitete feindliche Einstellung gegen Jüdinnen und Juden durch die russische Revolution keineswegs beseitigt sei. Zitat, Gesetzgebung allein ändert die Menschen nicht. Ihre Gedanken, Gefühle, Ansichten hängen von Traditionen, materiellen Lebensbedingungen, kulturellem Niveau und so weiter ab. Das Sowjetregime ist noch keine 20 Jahre alt. Die ältere Hälfte der Bevölkerung wurde im Zarismus erzogen. Die jüngere Hälfte hat eine Menge von Älteren ererbt. Diese allgemeinen geschichtlichen Bedingungen allein sollten jeden denkenden Menschen erkennen lassen, dass es trotz der vorbildlichen Gesetzgebung der Oktoberrevolution unmöglich ist, dass nationale und chauvinistische Vorurteile, insbesondere der Antisemitismus, nicht in den rückständigeren Schichten der Bevölkerung hartnäckig überdauert hat. Und dann skizzierte Trotzki die historischen Rahmenbedingungen. Und das heißt, Trotzki konzentrierte sich 1937 weniger auf das, was später Horkheimer und Adorno als Partische Projektionen bezeichneten. Vielmehr beschrieb er historische Situationen, die sich für eine antisemitische Kreation nutzen ließen. Und schreibt dann, natürlich stellten die Juden einen unverhältnismäßig hohen Anteil in der Bürokratie und das besonders in den unteren und mittleren Rängen. Natürlich können wir unsere Augen vor dieser Tatsache verschließen und uns auf vage Allgemeinplätze über die Gleichheit und Brüderlichkeit aller Völker schenken. Aber eine Vogelstrauß-Politik wird uns keinen einzigen Schritt weiterbringen. Der Hass der Bauern und Arbeit auf die Bürokratie ist eine fundamentale Tatsache im sowjetischen Alltag. Und Trotzki Schlussfolgerung ist dann, dass die Bürokratie versuche, den Unmut der arbeitenden Massen von sich selbst auf die Juden zu lenken. Und diese gesellschaftliche Basis, so Trotzki, sei der Grund, auf dem sich im Laufe der 20er Jahre bereits ein neuer Antisemitismus entwickelt habe. Trotzki selbst nennt ihn die sowjetische Spielart. Ich habe schon eben vorhin zitiert, in welcher Weise Vertreter der stalinistischen Fraktion gegen Trotzki als Juden hetzten. Und ich habe eben gesagt, insofern bewegt sich Trotzki noch in der Erklärungsweise, dass er sagt, es gibt für den Antisemitismus erstmal auch einen realen Grund in gewissen Konflikten und erklärt das mit einem Anteil von Juden in der Bürokratie. Es gibt allerdings andere Stellen in diesem Text von Trotzki von 1937, in dem er die späteren Beobachtungen der Frankfurter Schule vorwegnahm. Trotzki schilderte nämlich, auf welche subtile Weise sich Antisemitismus nutzen ließ. Ich zitiere wieder eine längere Stelle. Die Sache ging so weit, und das sagt Trotzki sogar im Rückblick auf die 20er Jahre, die Sache ging so weit, dass Stalin genötigt war, eine gedruckte Erklärung abzugeben, die besagte, wir kämpfen gegen Trotzki, Sinofjew und Kamenev, nicht weil sie Juden sind, sondern weil sie die Opposition sind und so weiter. Jedem politisch denkenden Menschen war vollständig klar, dass diese bewusst doppeldeutigen Worte, die sich gegen die Auswüchse des Antisemitismus richteten, diesen zur selben Zeit mit vollem Bedacht nährten. Vergesst nicht, die Führer der Opposition sind Juden. Das war die Bedeutung der Feststellung Stalins, die in allen sowjetischen Zeitungen veröffentlicht. Solche Formen der subtilen Anspielung hat die Frankfurter Schule mit dem Begriff Kryptoantisemitismus bezeichnet. Der Begriff Kryptoantisemitismus meint allgemein judenfeindliche Anspielungen, in denen nicht ausdrücklich von Juden die Rede ist oder sie nicht explizit für gesellschaftliche Zustände verantwortlich gemacht. Kryptoantisemitismus kennt man auch in der Variante, dass von Juden nicht die Rede ist, aber von Zionisten oder Intellektuellen oder gewissen herrschenden Kreisen. Heutzutage wird mitunter der Fehler gemacht, Kryptoantisemitismus für etwas zu halten, das erst nach 1945 entstanden wäre, als Reaktion auf die Shoah, aber wie Trotzki deutlich gemacht hat, und nicht erst Trotzki, hat es das auch schon vorher gegeben. Er gibt noch ein anderes Beispiel für solche subtilen Anspielungen, nämlich die Art, mit Namen zu arbeiten. Ich zitiere jetzt wieder eine längere Stelle aus diesem Text von Trotzki. In der sowjetischen Zeit hat mich nie jemand beim Namen meines Vaters Bronstein genannt, genauso wie nie jemand Stalin Tschuwaschwili genannt hat. Damit meine Söhne nicht gezwungen werden, ihren Namen zu ändern, nahm ich, aus staatsbürgerlichen Erfordernissen, den Namen meiner Frau an, was nach sowjetischem Gesetz ausdrücklich erlaubt ist. Als mein Sohn Sergei Sedow jedoch unter die äußerst unglaubliche Anklage gestellt wurde, Arbeiter vergiften zu wollen, kündigten die Behörden in der sowjetischen und ausländischen Presse an, dass der echte Name meines Sohnes nicht Sedow, sondern Bronstein sei. Falls diese Wahrheitsverdreher die Verbindung des Beschuldigten mit mir herausstellen wollten, dann hätten sie ihn trotzdem genannt, da der Name Bronstein politisch niemandem etwas bedeutet. Aber sie wollten auf ein anderes Spiel hinaus. Das heißt, sie wollten meine jüdische Herkunft und die halbjüdische Herkunft meines Sohnes erforschen. Auf diese Stigmatisierung durch Namen hatte Franz Fenfer Trotzki bereits 1936 aufmerksam gemacht. Am 25. August 1936 hatte Fenfer an Trotzki in einem Brief geschrieben: Vielleicht ist Ihnen in Erinnerung, dass ich in der Aktion vor Jahren erklärte, viele Handlungen des Stalin seien auch mit seiner antisemitischen Gesinnung zu deuten. Die Tatsache, dass er in diesem Schauprozess über den Namen von Sinofjew und Kamenev durch die TASS, durch die Nachrichtenagentur, richtigstellen ließ, ist ein echtes Stück aller Stadt. Stalin hat damit allen antisemitischen Raudis den Ball zugeworfen. Und in Thermidor und Antisemitismus zitierte Trotzki diesen Brief. Ich habe übrigens ein bisschen in der Aktion recherchiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich genau die Stelle gefunden habe, auf die sich Franz Fenfert hier bezieht. Also ich habe eine Ausgabe der Aktion gefunden von 1928, wo Franz Fenfert durchaus schon von dem antisemitischen Faschisten Stalin schreibt. Das würde aber gleich nicht unbedingt ausreichen. Und etwas anderes ist etwas rätselhafter. Also die Aktion hatte nicht so unglaublich viele Seiten. Und dann habe ich einen kleinen Artikel, und sie ist dann auch nicht oft im Jahr erschienen, weil sie eben in erster Linie von Franz Fenfert alleine herausgegeben wurde. Dann habe ich aber etwas gefunden aus dem Juli 1931. Und das ist ein kleiner Aufsatz, der in erster Linie aus einem langen Zitat besteht und der ist beschrieben mit den Worten Hakenkreuz und Stalin. Und da schreibt nicht Franz Fenfert über seine Einschätzung dessen, was Stalin so motiviert hat, sondern er zitiert aus einer Nazi-Broschüre, die hieß Russland und der Bolschewismus, Russland und wir. Und in dieser Nazi-Broschüre wird dann das so dargestellt, dass der Kampf Stalin Trotzki ja eigentlich ein Kampf des russischen Volkes gegen den Juden ist. Also um ein kurzes Zitat zu geben, im ganzen russischen Volk ist der Kampf Stalin Trotzki als Kampf Russlands gegen das Judentum aufgefasst worden. Am 22. Oktober 1926 war die Niederlage Trotzkis vollendet. Er wurde mit den anderen Juden Kamenev und Sinofjew von sämtlichen Ämtern ausgeschlossen. Er ist somit aus dem politischen Leben Russlands hoffentlich für immer verschwunden. Das wird aber von Franz Fenfert nur so zitiert und dann kurz kommentiert, aber er geht nicht weiter darauf ein. Möglicherweise ist das die Stelle, auf die sich Franz Fenfert bezog. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Okay, ich habe gesagt, das ist Trotzkis Text, dem ich jetzt viel Raum gegeben habe, weil ich ihn, auch wenn man darin Kritik haben kann, weil es in der Kritik natürlich nicht weit genug geht, des Antisemitismus, aber weil er aus dieser Zeit heraus wichtig ist, weil er weil es in dieser Zeit nicht so viele solch kritische Auseinandersetzungen mit dem Antisemitismus in den stalinistischen Schauprozessen gegeben hat. Ich habe gesagt, das ist eine gewissermaßen eine Vorbereitung auf das, was ich jetzt noch vorstellen werde von Alexander Bergmann und Emma Goldman, die nicht auf eine theoretische Auseinandersetzung abheben, sondern einfach Reiseberichte schreiben aus der Welt. Aber dazu, um das ein bisschen einordnen zu können, muss ich vielleicht auch vorher noch was sagen zu dem Thema Anarchismus und Antisemitismus, zu dem es, soweit ich das sehen kann, noch keine umfassenden Untersuchungen gibt, obwohl es da, was die anarchistische Bewegung angeht, einiges aufzuarbeiten gäbe. Also gerade hier in Freiburg ist der Moshe Postons Erklärungsansatz, Antisemitismus in der politischen Linken auf einen verkürzten, personifizierenden Antikapitalismus zurückzuführen, bekannt. Poston nennt ja in diesem Text gerade Pierre-Joseph Proudhon als einen der historischen Beispiele für diesen verkürzten Antikapitalismus und bezeichnet ihn damit auch als geistigen Vater des modernen Antisemitismus. Man könnte natürlich sagen, ohne Belege ist das erstmal eine verleumderische Behauptung von Poston. Allerdings gibt es einen nicht veröffentlichten programmatischen Artikel von Proudhon, der folgendermaßen lautet: Juden, einen Artikel gegen diese Rasse schreiben, die alles vergiftet, die alles in sich hereinfrisst, ohne sich jemals mit einem anderen Volk zu vermischen. Zu fordern ist ihre Austreibung aus Frankreich, mit Ausnahme jener Individuen, die mit Franzosen verheiratet sind. Ihre Synagogen abreißen, ihnen keine Anstellung gewähren, endlich auch ihren Kult aufheben. Es ist kein Zufall, dass die Christen sie Gottesmörder genannt haben. Der Jude ist der Feind der Menschengattung. Man muss diese Rasse nach Asien zurückschicken oder sie ausrotten. Heinrich Heine, A. Weil und die anderen sind nichts als Geheimagenten, Rothschild, Cremieux, Marx, Fu, sind erbärmliche Schurken, wütende Missgünstige und herrliche Wesen, die uns hassen. Sei es durch das Eisen, durch das Einschmelzen oder durch die Vertreibung, der Jude muss verschwinden. Der Hass gegen die Juden, wie auch der Hass gegen die Engländer, muss ein Artikel unseres Glaubensbekenntnisses werden. Das von Proudhon aus Ende des 19. Jahrhunderts. Man kann ihm zugute halten, dass er das nie veröffentlicht hat, aber er hat es immer niedergeschrieben. Aber das wirklich Unheimliche daran ist, dass wenn man diesen Text liest und man vergleicht ihn mit einem anderen Text, der auch nicht veröffentlicht wurde, aber durchaus von einem bekannten Anarchisten geschrieben wurde, nämlich Michael Bakunin, dann wird es noch unheimlicher. Bakunin schrieb 1871 über seine persönliche Beziehung zu Karl Marx: Nun, diese ganze jüdische Welt, die eine ausbeuterische Sekte, ein Blutegelvolk, einen einzigen fressenden Parasiten bildet, eng und intim nicht nur über die Staatsgrenzen hinweg, diese jüdische Welt steht heute zum großen Teil einerseits Marx, andererseits Rothschild zur Verfügung. Ich bin sicher, dass die Rothschilds auf der einen Seite die Verdienste von Marx schätzen und dass Marx auf der anderen Seite instinktive Anziehung und großen Respekt für die Rothschilds empfindet. Also, wenn man beide Zitate zusammennimmt, dann muss man sich schon fragen, wo das eigentlich herkommt. Selbst wenn man das sozusagen das Unbewusste dieser beiden Herren auffassen will, dann scheint es da ja irgendwie an Bindung zu gehen. Also nochmal, das war von Proudhon und von Bakunin. Ich denke, das hat im Wesentlichen Aussagen und Handlungen von Nationalsozialisten vermangen. Und das Geld, das aufzuarbeiten, wenn man sich mit Antisemitismus in der anarchistischen Linken beschäftigen will. Die US-amerikanische Anarchistin Emma Goldman und der US-amerikanische Anarchist Alexander Berkman waren in Russland geboren worden, beide kamen aus jüdischen Familien. Gingen dann im 19. Jahrhundert in die USA und wurden am Ende des Ersten Weltkriegs aus den USA ausgebürgert und dann per Schiff nach Russland gebracht. Das bedeutete auch eine etwas komische Form der Rückkehr. Und gleichzeitig wurden sie als vergleichsweise bekannte Anarchistinnen und Anarchist auch euphorisch empfangen in Russland. Und sie selber waren auch voller, also sie wurden, muss man sagen, deportiert, aber wussten nicht, wohin es geht und fanden sich dann in Russland wieder, waren dann aber begeistert, weil sie beide begeistert waren von der russischen Revolution und weil sie das Gefühl hatten, das ist der Beginn der Befreiung der Menschen. In ihrer Autobiografie von 1931, die letztes Jahr, 2010, nochmal neu auf Deutsch erschienen ist, schreibt Emma Goldman, dass sie sich durchaus auch als Jüdin verstanden hat. Sie sagt in dieser Autobiografie: Mein Leben war mit dem der Juden verknüpft, ihr geistiges Erbe war das meine und ihre Werte waren in meine Existenz eingegangen. Der ewige Kampf der Menschheit war tief in mir verwurzelt. Und mit diesem Selbstbewusstsein verband Goldman auch den Anspruch, die eigene Herkunft und die eigene Identität nicht zu verleugnen. Sie schreibt über einen Anarchisten aus Deutschland, Stefan Großmann: Vieles an ihm gefiel mir nicht. Er bemühte sich wie ein Chamäleon, seine Herkunft zu verleugnen und akzeptierte kritiklos alle nicht-jüdischen Gewohnheiten. Schon bei unserer ersten Begegnung erzählte er mir, dass ein Fechtmeister seine germanischen Beine, und das steht auch im Original auf Deutsch, bewundert hätte. Ich halte das nicht für ein großes Kompliment, entgegnete ich. Wenn er deine jiddische Nase bewundert hätte, hättest du Grund, stolz zu sein. Emma Goldman hat sich Zeit ihres Lebens für die freie Liebe eingesetzt. Sie selber, wenn Berichte stimmen, auch ein wenig anbrennen lassen. Hat sich dann in Johann Most verliebt, hat mit dem wohl auch eine Liebesbeziehung gehabt, hat aber gleichzeitig mit Alexander Berkman angebandelt und Most war eifersüchtig. Und hat dann im Streit ihr gesagt, ob sie sich jetzt mit diesem arroganten russischen Juden eingelassen hätte, worauf Goldman damit reagierte: Most und alle Welt sollten wissen, dass ich diesen arroganten russischen Juden liebte. Ich schrie es heraus, wild und leidenschaftlich. Auch ich sei eine russische Jüdin, ob er, Most, der Anarchist, ein Antisemit wäre. Ich will jetzt nicht auf die ganze Lebensgeschichte von Anna Goldman eingehen, sondern nur auf die Zeit in Russland. 1919 wurden Emma Goldman und Alexander Berkman aus den USA ausgewiesen und nach Russland gebracht. Beide waren, wie ich eben schon gesagt habe, begeistert von der russischen Revolution, die, wie Goldman in dieser Autobiografie schreibt, in ihren Augen nicht die Bolschewiki, sondern das ganze russische Volk mühsam durchgeführt hat. 2 Jahre später verließen Berkman und Goldman enttäuscht das Land. Und 1923 veröffentlichte Goldman in New York ihren Reisebericht My Disillusionment in Russia. 1925 veröffentlichte Alexander Berkman sein Reisetagebuch, das auch auf Deutsch mittlerweile vorliegt, der bolschewistische Mythos, Tagebuch aus der russischen Revolution 1920 bis 1920. Bemerkenswert sind beide Reiseberichte, weil sie nicht nur Berkmans und Goldmans schwierigen und leidvollen Erkenntnisprozess beschreiben, dass aus der Revolution in Russland schon unter Lenin und Trotzki eine Diktatur geworden war, in der die anarchistischen Genossinnen und Genossen unterdrückt und verfolgt wurden, in der die Klassenherrschaft nicht aufgehoben war und die privilegierte Lebensweise der Parteielite fortgeführt. In beiden Veröffentlichungen protokollierten Berkman und Goldman zudem ihre Gespräche mit Jüdinnen und Juden in Sowjetunion. Und einige dieser Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zeigten sich besorgt über das Problem eines neuen Antisemitismus in Sowjetrussland. Und darauf reagieren Bergmann und Goldman zunächst mit Erwiderungen. Also Bergmann verteidigte zunächst die Errungenschaften der bolschewistischen Revolution und sagt dann zumindest, seid ihr unter den Bolschewiki vor Pogromen sicher. Und dann schildert er die Erwiderung eines Juden, der sagt, sie hassen uns Juden auch. Wir sind immer die Opfer. Unter den Kommunisten haben wir keine Pogrome durch einen gewalttätigen Mob. Zumindest habe ich noch von keinem gehört. Aber wir haben die stillen Pogrome, die systematische Zerstörung von allem, was uns lieb und teuer ist, unserer Tradition, Bräuche und Kultur. Sie töten uns als Nation. Ich weiß nicht, welches Pogrom das Schlimmere, fügt er bitte hinzu. Alexander Bergmanns Versuch, diese Phänomene zu erklären, nahm mit Ansätzen trotz dies Deutung vorweg. Auch Bergmann verwies auf eine Mischung aus traditionellen judenfeindlichen Vorstellungen einerseits und realen Problemen andererseits, bürokratischen Maßnahmen und den bewussten Schüren alter Ressentiments. So habe die Regierung die Jüdinnen und Juden mit einer Brotkarte vierter Klasse aus. Das ist die bolschewistische Bezeichnung für die Bolschoi, wie die Intellektuellen jetzt genannt werden. Der Hass auf die Bourgeoisie wurde auf die Intellektuellen umgelenkt. Die offizielle Propaganda fördert und verstärkt diesen Geist. Sie werden als Feinde des Proletariats, Verräter der Revolution dargestellt, bestenfalls als Spekulanten, wenn nicht als aktive Konterrevolutionäre. Und dann als Einschränkung sagt er, andererseits handelt es sich aber auch nicht um einen Ausbruch volkstümlicher Ressentiments. Das Feuer wird in Moskau gelegt. Ähnliche Erklärungen finden sich auch bei Emma Goldman. Auch sie sagt, Bauern, Arbeiter und Intelligenz, ja, alle sehen in den Juden Kommunisten und verantwortliche Kommissare für Strafexpeditionen, Nahrungsmittelrequirierung, Militarisierung und Einschüchterung. Der Bolschewismus wäre eher ein Ansporn für Judenhetze als ein Sicherungsventil dagegen, behaupten unsere Gespräche. Innerhalb der Roten Armee konnte der Judenhass einerseits auf überlieferte Vorstellungen und alte Repräsentanten der früheren Ordnung, wie den General Slatscho Krimski, zurückgeführt werden, der sich vom Zaren losgesagt hatte und geschworen hatte, in der Roten Armee für den Bolschewismus zu kämpfen. Über diese Person sind Bergmann und Goldman so richtig entsetzt. Emma Goldman schreibt dann noch etwas weiter, dass die Kommunisten im Norden auch kein Recht hätten, ihren ukrainischen Brüdern Antisemitismus vorzuwerfen, denn sie wussten sehr gut, wie verbreitet diese Einstellung in ihren eigenen Reihen war. Vor allem die Rote Armee war davon betroffen. Nach weniger als 2 Jahren waren Bergmann und Goldman wegen der Niederschlagung des Kronstädter Aufstands, der Verfolgung anarchistischer Genossinnen und Genossen unter Lenin und Trotzki enttäuscht und verließen Russland wieder. Beide gingen übrigens zunächst nach Berlin, wo Emma Goldman der Aktion von Franz Fempfert ein bisschen Geld gespendet hat. Und ich habe auch gesehen, dass sie im Syndikalist Verlag, dass es zumindest da eine erste deutsche Veröffentlichung ihres Textes zum Niedergang der russischen Revolution gegeben hat. Ich habe dieses Buch auch noch nicht in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, wie umfangreich das ist. Nach meinem Wissen ist My Disillusionment in Russia bislang nicht komplett auf Deutsch veröffentlicht, kann man sagen. In ihrer Autobiografie schreibt Goldman, dass ihre Resignation ganz grundsätzlich war, denn sie betraf, wie sie schreibt, die Revolution selbst. Ihre Erscheinungsweise war so vollkommen verschieden von dem, was ich mir vorgestellt und als die Revolution propagiert hatte, dass ich nicht mehr wusste, was richtig war. Es gibt keine weiteren politischen Analysen des Antisemitismus in der Sowjetunion, habe auch nichts mehr darüber gefunden, dass sich Emma Goldman noch zu den Moskauer Schauprozessen geäußert hätte, sogar zu der Zeit in Spanien. Die Berichte, die Bergmann und Goldman versammelten in ihren Beschreibungen, in den Reiseberichten, die sich auch oft auf die gleichen Gespräche anscheinend beziehen, sind auch nicht einheitlich. Also einige Jüdinnen und Juden waren den Bolschewiki durchaus dankbar und andere wiederum fürchteten um ihr Leben. Also es werden auch Berichte geschildert, dass eine Gruppe von Jüdinnen und Juden sagten, ja, sie würden zu Lenin beten. Und dann sagen Bergmann und Goldman, betet ihr zu Lenin? Können wir jetzt auch zu Lenin und Trotzki beten? Nee, weil Trotzki, dass der sich gegen Antisemitismus engagiert, das macht er ja, weil er einer von uns ist, sagen dann diese Leute. Aber Lenin, der ist ein Goy, also der ist kein Jude, dem muss man wirklich dankbar sein, wenn der sich gegen Antisemitismus auf. Also dieses Set von verschiedenen Eindrücken geben sie in diesen Gesprächen wieder. Aber sie sind was ich durchaus überraschend finde, ist, dass es in diesen Reiseberichten und eben auch in der Autobiografie diese durchaus drastischen Schilderungen gibt. Und was ich noch bemerkenswerter fand, und das habe ich ja im März dieses Jahres auch in der Jungle World in meiner Rezension erwähnt, ist, dass das bislang überhaupt nicht thematisiert wurde, obwohl viele Menschen diese Autobiografie von Emma Goldman, die ja bereits in den 70er-Jahren das erste Mal veröffentlicht wurde, gelesen haben und sich auch dazu. Das ist etwas, was anscheinend lang überlesen wurde. Okay, ich komme zum Schluss. Ich habe ja versprochen, dass ich ein bisschen was zu der Motivation ein bisschen was zur Motivation sagen möchte. Ich habe ja schon anfangs eingeräumt, dass ich jetzt nicht die ganz große Antwort hier liefern werde. Aber der erste gemeinsame Punkt, der mir bei all diesen Kritiken auch aufgefallen ist, vielleicht auch im Vergleich zu heute, ist, dass diese Kritik am Antisemitismus innerhalb der Linken überhaupt nicht im Mittelpunkt der ganzen Auseinandersetzung stand, sondern ein Nebenprodukt ist. Und dass diese Kritik auch immer erst dann einsetzt, wenn es sowieso schon eine Kritik ganz grundsätzlich an der Erscheinungsweise gibt. Trotzdem ist da vielleicht so eine Zwischenposition ein, aber man merkt ja auch genau das Dilemma, in dem man sich in den 20er noch befindet, und seine Kritik wird erst dann deutlich und umfassend, als er sie am Stalinismus festmachen kann, mit dem man natürlich dann wirklich nichts mehr zu tun hat. Aber vorher versucht er gleichzeitig auch immer die herrschende Situation noch zu retten oder zu bewahren. Was auch wahr ist, und da ist vielleicht trotz der Position die bemerkenswerteste, alle drei Positionen sprechen nicht von einem Antisemitismus von links oder einem linken Antisemitismus, sondern nehmen das immer als Indiz dafür, dass es jetzt gerade eine Rechtsentwicklung gibt und driften nach rechts. Also Trotzki ist jedenfalls in diesem Set, was ich heute Abend vorgestellt habe, der erste, der von einer sowjetischen Stilart spricht und eben nicht sagt, und damit ist der Stalinismus jetzt das gleiche wie Nationalsozialismus, sondern sagt, ja, das ist irgendwie ein spezifisch sowjetisches Phänomen, was so nicht übertragbar ist auf Westländer. Bei Trotzki, Emma Goldman, Alexander Bergmann und auch Alexander Rahm-Pfemfert könnte man natürlich ganz einfach sagen, okay, die Aufmerksamkeit liegt einfach daran, dass sie aus einer jüdischen Familie stammten, wie Franz Pfemfert oder zum Beispiel auch Rudolf Rocker in ihrem politischen Engagement deutlich gemacht haben. Muss das nicht unbedingt der Hintergrund sein? Es gab auch Nicht-Juden, die entsetzt waren über Antisemitismus, die allerdings sich verbunden gefühlt haben, aber das waren andere Leute auch. Das ist also keine hinreichende Bedingung. Was noch ein gemeinsamer Punkt ist, und damit schließe ich dann auch, was ich in all diesen Kritiken finde, ist eine Aufmerksamkeit darauf, dass zum einen, und damit unterscheiden sie sich von der herrschenden Lesart in den bolschewistischen Parteien, es gibt nicht die Auffassung, im Proletariat gibt es keinen Nationalismus und keinen Antisemitismus. Das war gerne eine Haltung, die KPD zum Beispiel vertreten hat. Arbeiterinnen und Arbeiter sind per se nicht antisemitisch, das liegt ihnen fern. Oder aber sie sind es vielleicht noch aufgrund gewisser Rückständigkeiten, aber sobald die Gesellschaftsordnung sich verändert hat zu einer sozialistischen, kommunistischen, werden automatisch solche Ressentiments verschwinden. Und das findet man weder bei Trotzki, der das ganz offiziell, also ganz offen 37 anspricht und sagt, das wäre eine falsche, undialektische Denkweise zu glauben, dass es nur, weil es eine bestimmte Gesetzgebung gibt, sich auch plötzlich Einstellungsmuster verändern. Und das findet sich genauso bei Franz Pfemfert, der sagt, wir müssen dem Nationalismus innerhalb des Proletariats entgegenwirken und deswegen müssen wir antinational sein und können es nicht auf den Internationalismus ausruhen. Und das findet sich eben auch bei Alexander Bergmann und Emma Goldman, was, glaube ich, dann doch eher was mit der anarchistischen Positionierung zu tun hat, dass man noch viel mehr darauf setzt, dass man das Proletariat und die armen Leute aufklären und bilden muss, damit sie entsprechend einer neuen freiheitlichen Gesellschaft auch entwickeln. Okay, das sind meine Thesen. Vielen Dank für Ihr Interesse.